Der schleswig-holsteinische Datenschützer Thilo Weichert tritt in der Öffentlichkeit immer als scharfer Facebook-Kritiker auf. Wir haben da auch mehrfach schon drüber berichtet. Und jetzt macht er ernst, oder naja, versucht's wenigstens. Er will Facebook dazu zwingen, dass Nutzer dort in Zukunft das Recht haben, sich auch mit einem Pseudonym anzumelden. Das geht bisher nämlich nicht. Das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, dessen Chef Weichert ist, hat dazu eine Verfügung erlassen. Und Weichert droht dem Konzern mit 20.000 Euro Zwangsgeld. Martina Schulte vom Webshow-Team ist da. Martina, was ist denn die Grundlage für dieses Zwangsgeld? Wie stellt er sich das vor? Also Weichert beruft sich auf Paragraph 13 des deutschen Telemediengesetzes. Ob die das in Kalifornien kennen, weiß ich nicht. Aber nach diesem Telemediengesetz dürfen Nutzer Dienste unbeobachtet verwenden. Also sie haben das Recht dazu. Facebook hingegen verpflichtet ja seine Nutzer, den echten Namen zu verwenden. Und darüber hinaus geht es aber auch noch um die Klärung von rechtlichen Grundsatzfragen. Nämlich zum Beispiel darum, ob der deutsche Datenschutz hier überhaupt zuständig ist oder ob möglicherweise europäisches Recht gilt. Und es geht aber auch erstmal um noch eine viel banalere Frage, nämlich wer bei Facebook ist eigentlich überhaupt zuständig? Ja, da kommst du ins Spiel. Wer? Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Einmal die Konzernzentrale in den USA oder die Europazentrale in Irland. Und weil das eben unklar ist, hat Weichert hier ganz tief in die Trickkiste gegriffen und sicherheitshalber seinen bösen Brief gleich an die Facebook Inc. in den USA und an die Facebook Limited in Irland geschickt. Diese beiden Unternehmen, die haben ja immer in der Vergangenheit, wenn es um solche Fragen ging, sich gegenseitig so ein bisschen den schwarzen Peter in Sachen Datenschutz zugeschoben. Und diese beiden Verfügungen, die sollen jetzt die Sache wasserdicht machen. Und Weichert hat jetzt der für Europa zuständigen irischen Tochter 2 Wochen Zeit gegeben, seine Forderungen zu erfüllen. Hat Facebook denn jetzt schon reagiert oder warten die diese 2 Wochen ab? Also verbal schon. Sie stehen auf dem Standpunkt, es sei Aufgabe und Recht eines Dienstleisters, die Geschäftsbedingungen festzulegen, auch bezüglich der Anonymität. Und eine Facebook-Sprecherin hat außerdem gesagt, man halte sich ja an das Datenschutzgesetz, allerdings an das europäische Datenschutzrecht und auch an das irische Recht. Und im irischen Datenschutz gibt es so eine Forderung nach Pseudonym nicht. Also das heißt, die Facebook-Sprecherin argumentierte, dass Weichert ihnen gar nichts vorzuschreiben hat, dass er gar nicht mehr zuständig ist und dass für Facebook ausschließlich die Facebook Limited in Irland verantwortlich sei und deswegen sollte er sozusagen sich trollen. Und sie hat sogar gesagt, sie sei der Ansicht, dass dieses ganze Verfahren eine Verschwendung deutscher Steuergelder sei und Facebook werde energisch dagegen vorgehen. Das hört sich jetzt nicht so an und hört sich ja erstmal plausibel an, was sie sagt, dass die jetzt besonders viel Angst haben vor Weichert. Nee, das kann man nicht sagen. Also die Position von Facebook ist da eher schon sehr selbstbewusst. Die Sprecherin sagt auch, dass die Verwendung der wahren Identität eine bestimmte Sicherheit mit sich bringt, dass eben alle Nutzer von dieser Sicherheit profitieren würden. Markus Beckedahl vom netzpolitischen Blog netzpolitik.org, der hat diese Stellungnahmen von Facebook auch gelesen. Und sein Lieblingssatz in der Erklärung der Facebook-Sprecherin ist folgender hier, Zitat, mit seiner realen Namenkultur verfolgt Facebook eine Mission des Vertrauens und der Sicherheit. Herr Präger, jetzt weißt du Bescheid. Apropos Ironie, Petcetera schreibt bei uns auf Facebook zum Thema Ich hasse Fake-Namen und Pseudonyme, Klarnamenzwang und Bilderpflicht fürs Facebook. Aber das, wenn ich mir Facebook angucke, es gibt doch Leute, die mit Pseudonym unterwegs sind. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, solange du dabei nicht erwischt wirst, ist das auch völlig in Ordnung. Aber es gab jetzt zum Beispiel auch einige Unternehmen in Schleswig-Holstein, die nicht mit ihrem Klarnamen aufgetreten sind und die eben von Facebook sozusagen rausgeschmissen wurden. Und die will Weichert ja jetzt auch wieder zurückbringen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Klarnamen Pflicht ja gerade auch zusätzlich noch verschärft worden. Das ist so. Also einmal bei Instagram, ne? Also Facebook hatte ja Instagram diese Foto-Community gekauft und die haben jetzt zum 16. Januar eine Klarnamenpflicht eingeführt und die verknüpfen außerdem auch noch alle Nutzerdaten mit Facebook. Und bei Facebook ist auch eine Änderung in Kraft getreten, die es in Zukunft noch schwerer macht, das soziale Netzwerk anonym zu nutzen. Bisher war es ja so, dass wenn man dich finden wollte bei Facebook, dann konntest du angeben, dass du nur von deinen Freunden oder Freunden von Freunden gefunden wirst. Und das kann man jetzt nicht mehr einstellen. Also das heißt, du bist jetzt auch über eine Google-Suche im Endeffekt immer unter deinem Namen, so du dich unter deinem echten Namen angemeldet hast, bist du sozusagen auffindbar. Was sagt der Rest der Gemeinde zu Thilo Weicherts Initiative? Ist natürlich ein Fall für die Internetjuristen. Rechtsanwalt Thomas Stadler, der hält den Vorstoß auf den ersten Blick für kühn und er stellt sich auch die Frage, wie das wohl tatsächlich durchgesetzt werden soll. Er hat außerdem noch ein paar rechtliche Zweifel geäußert, aber insgesamt freut er sich schon, dass die Kieler jetzt Facebook direkt in Anspruch nehmen und nicht wie beim Thema Like-Button den Umweg über den Nutzer gehen. Du erinnerst dich, Weichert hatte ja im vergangenen Jahr auch schon mal versucht, so ein bisschen gegen Facebook aufzustehen und hatte halt Unternehmen und Behörden in Schleswig-Holstein versucht, den Einsatz des Gefällt mir oder Like-Buttons zu verbieten, weil er ihn aus datenschutzrechtlichen Gründen eben für bedenklich hält. Allerdings hatte diese ganze Aktion nur einen sehr, sehr begrenzten Erfolg, um es mal freundlich zu formulieren. Hier Falco Verschüsselt schreibt bei uns auf Facebook auch, ich frage mich auch, was sich alle so aufregen. Die Klarnamenspflicht existiert doch eh nur auf dem Papier. Für mich irgendwie einer der vielen Streits, die Lücke zwischen Politik und Internet aufzeigen. Ist das auch so der Tenor, den andere Reaktionen aus dem Netz zeigen oder was für Stimmen gibt es da? Es ist unterschiedlich. Also insgesamt, glaube ich, regen sich die meisten Leute nicht so wirklich drüber auf. Was ich noch ganz interessant fand, war noch ein Text aus dem Blog Klartext von Rechtsanwalt Sebastian Dosch. Er schreibt hier nochmal was ganz Interessantes über die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes. Das kommt ja einem ja relativ lächerlich vor. Ja, 20.000 für Facebook ist jetzt kein Problem. Die zittern natürlich jetzt schon. Und er sagt hier, klar, das wüsste auch Thilo Weichert, dass das nicht mal Peanuts-Krümel für ein solches Unternehmen sein. Dennoch ebne diese Verfügung den Weg zu einer letztendlichen, möglicherweise auch gerichtlichen Klärung vieler offener Fragen im Zusammenhang mit Facebook. Und er schreibt, da fangen die Krümel vielleicht an, am allerwertesten zu jucken. Und also sollte dieses Verfahren so ausgehen, dass der deutsche Datenschutz tatsächlich zuständig ist, glaube ich, werden die sich schon ein bisschen ärgern. Der schleswig-holsteinische Datenschützer Thilo Weichert will erreichen, dass man sich bei Facebook mit einem Pseudonym anmelden kann. Google Plus hatte darauf ja neulich schon reagiert. Da ist es mittlerweile möglich. Die Erklärung von Thilo Weichert